Abschnitt 12 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Überfall, zweiter Teil. »Mit wem habe ich die Ehre?« sagte der Kommerzienrat, der sich mit dem unbehaglichen Gefühl eines nicht angezogenen, solcher Staatstoilette gegenüber, womöglich noch tiefer in seine Decke zurückzog. »Sie wollten mir etwas Angenehmes mitteilen. Ich muss tausendmal um Entschuldigung bitten, dass Sie mich zu dieser Tageszeit...« »Um Gottes Willen, machen Sie keine Umstände, bester Herr Kommerzienrat«, rief der Fremde, der sich indes vergeblich nach einem freien Platze umgesehen, seinen Hut abzulegen und ihn endlich dem vollgepackten Reisesack anvertrauen musste, auf dem er nicht recht die Balance zu halten schien. »Wie ich gehört habe, sind Sie gesonnen, sich hier in Lichtenfels häuslich niederzulassen.« »Ich?« rief der Kommerzienrat erstaunt emporsehend. »Nun, ich weiß, dass es noch Geheimnis bleiben soll«, beruhigte ihn der Fremde, »und auf meine Diskretion können Sie sich verlassen. Jedenfalls ist es aber ein sehr glücklicher Umstand für Sie, dass ich heute den Morgenzug versäumte und zu spät von Coburg herüberkam. Ich reise für das Haus Helbold und Sohn und mache in feinen Weinen und Champagnern. Helbold und Sohn, Herr Kommerzienrat, ich brauche Ihnen bloß den Namen zu nennen, und Sie werden einsehen, wie nur ein glücklicher Zufall mich hier noch zurückhalten konnte. Helbold und Sohn führen eine wahre Pracht von Weinen, und ich hege nicht den geringsten Zweifel, dass Sie nach bester Auswahl reichlich bestellen werden. Hier, fuhr er dann fort, indem er nach und nach aus allen seinen verschiedenen Taschen winzig kleine Flaschen mit Etiketten hervorbrachte und auf den Nachttisch des wirklich vor Erstaunen sprachlosen Kommerzienrats stellte, habe ich Ihnen gleich die besten Sorten, unter denen Sie jedenfalls das finden werden, was Sie suchen, mitgebracht. »Aber Herr, zum Donnerwetter!« brach jetzt endlich der verhaltene Grimm des Kommerzienrats los. »Sind Sie des Teufels, oder wollen Sie mich zum Narren haben?« »Ich, Herr Kommerzienrat?« »Deshalb sind Sie hierher gekommen, mir Ihre sauren Weine anzupreisen«, rief jetzt der in seiner Ruhe, in seinem Schlafe, Leber und Balggeschwulst noch gar nicht gerechnet, misshandelte Mann. »Das war die gute Nachricht, die Sie mir zu bringen hatten?« »Saure Weine, Herr Kommerzienrat«, wiederholte der Weinreisende mit einem Gefühl, als ob ihm jemand einen Dolchstich versetzt hätte. »Helbold und Sohn, saure Weine? Ich bitte Sie um tausend Gottes Willen, nicht einmal unser Weinessig.« »Gehen Sie zum Teufel, Herr«, unterbrach ihn der sonst so schüchterne, jetzt jedoch zur Verzweiflung getriebene kleine Mann. »Ich liege hier halbtot im Bette, mich auszuruhen, um meine Gesundheit wiederherzustellen, um mit Tagesanbruch dies verdammte Nest verlassen zu können. Und Sie brechen mir hier gegen alles Land- und Völkerrecht unter falschen Vorspiegelungen in mein Zimmer, mich unter meiner eigenen Bettdecke zu malträtieren. Packen Sie Ihre verwünschten Flaschen wieder ein und lassen Sie mich ungeschoren.« »Aber Herr Kommerzienrat, bei einem längeren Aufenthalt hier, Helbold und Sohn...« »Ich sage Ihnen ja, dass ich auf der Durchreise bin, Herr. Ist Ihnen das nicht deutlich genug?« »Aber Ihr Fräulein Nichte?« »Meine Nichte?« rief der Kommerzienrat stutzig werdend und aufhorchend. »Ihr Fräulein Nichte«, fuhr der nicht so leicht abzuschüttelnde Bursche fort, »hat doch vorhin in meinem Beisein geäußert, dass Sie gesonnen wären, sich hier häuslich niederzulassen, weil Ihnen die Gegend enorm gefallen hätte.« »Meine Nichte? Herr, lassen Sie mich mit Ihren Weinen und meiner Nichte zufrieden«, tobte der Kommerzienrat, durch den neuen Beweis nicht im geringsten milder gestimmt. Ich will von beiden nichts wissen, und nun seien Sie so gut und packen Sie die verdammten Flaschen wieder ein. Sie verstehen doch Deutsch, und lassen Sie mich zufrieden. Ich bleibe nicht hier, habe keine Nichte, will keinen Wein und liebe nicht, mich, wenn ich im Bette liege, mit fremden Leuten zu unterhalten. Guten Morgen, Herr Hilbold und Sohn. Herr Kommerzienrat, sagte der Weinreisende pikiert, indem er seine Flaschen wieder einpackte und seinen Hut ergriff, wenn auch nicht gegen mich persönlich, so sollte doch wenigstens die Achtung, die Sie der Firma Hilbold und Sohn schuldig. Hilbold und Sohn soll, brummte der Kommerzienrat, sich unwillig in seinem Bette mit dem Gesicht nach der Wand, ebenso rasch aber auch wieder zurückdrehend, da er an sein Portemonnaie und die Uhr dachte, die auf dem Tische lagen. »Nun, ich sehe«, sagte achselzuckend der Geschäftsreisende, »dass wir doch wohl in keine Geschäftsverbindung miteinander treten können. Es tut mir auch leid, Sie bemüht und meine kostbare Zeit solcher Art vergeudet zu haben. Ich bin Reisender.« »Reisen Sie glücklich«, brummte der Kommerzienrat mit einem halb maliziösen Lächeln unter seiner Bettdecke vor. »Guten Morgen, Herr Kommerzienrat«, brach der Bevollmächtigte kurz ab und warf die Tür hinter sich ins Schloss, das die Scheiben im Fenster und Wasserflasche und Glas im Waschtische zusammenklirrten. »Flegel«, knurrte Mahlhuber leise vor sich hin, als er sich wieder im Bett zurechtrückte, die Augen noch einmal schloss und einen Versuch zu machen schien, aufs Neue einzuschlafen. Das aber ging unter keiner Bedingung. Der Ärger mit dem unverschämten, zudringlichen Menschen hatte ihn dermaßen aufgeregt, dass an eine Fortsetzung seiner unterbrochenen und überhaupt mittelmäßig genug gewesenen Ruhe gar nicht zu denken war. Er hob sich endlich mit einem schweren Seufzer von seinem Lager, wusch sich und zog sich an und beschloss, einen Spaziergang in der wirklich freundlichen Umgebung zu machen, um müde zu werden und dann wenigstens Aussicht auf einen Nachtschlaf zu haben. Sein Gepäck musste ja doch noch heute Abend oder spätestens morgen früh ankommen und Giedelsbach lag nicht so entsetzlich weit entfernt, es nicht wieder erreichen zu können. Der Spaziergang schien keine so üble Idee gewesen zu sein, nur störte ihn die Unmasse von Heiligen- und Märtyrerbildern, die er überall traf, und die blutigen Leiber und Wunden derselben riefen ihm auf peinliche Art seine eigene Leber wie seine Operation wieder und wieder ins Gedächtnis zurück. Mit Gewalt zwang er sich jedes Mal, nicht daran zu denken, aber kaum hatte er sich durch einen andern Gegenstand zerstreut, tauchte wieder in Stein oder Holz und immer bunt bemalt mit einem Überfluss von Blut daran ein neues Bild vor ihm auf. »Es ist zum Verzweifeln«, seufzte der Kommerzienrat leise vor sich hin, während er sich scheu, so weit als möglich, um die solchen bösen Eindruck auf ihn machenden frommen Kunstwerke herumdrückte. »Es ist wirklich zum Verzweifeln, und ich begreife eigentlich doch nicht recht, weshalb diese Masse von Monumenten nötig ist. Als Kommerzienrat und guter Christ durfte er aber nicht mehr denken. Ja, er machte sich in seinem Innern schon schreckliche Vorwürfe, so viel gedacht zu haben, und suchte sich endlich dadurch eine Erleichterung zu verschaffen, dass er quer über ein Feld hinweg dem nächsten Holzrande zuzueilen suchte, dort mehr ungestört zu sein. Das freilich hatte nur die unangenehme Folge für ihn, dass er unterwegs und mitten in einem etwas weichen und unbequemen Saatfelde von einem biedern Landmanne, dem Eigentümer desselben, angehalten und aufgefordert wurde, 2 Gulden Strafe für das Verlassen des Weges zu zahlen, widrigenfalls er, der Bauer, sich in die unangenehme Notwendigkeit versetzt sehen würde, ihn zu pfänden. Der Kommerzienrat wollte dagegen protestieren, ja, knöpfte unter dem Vorwande, ihm eine Karte mit seinem Namen zu geben und ihm zu beweisen, dass er nicht absichtlich ihm einen Schaden habe zufügen können, seinen Rock auf, unter dem der Orden schimmerte. Der Bauer blieb aber gänzlich gefühllos, selbst gegen das bunte Band im Knopfloche des Fremden, das er vielleicht nicht einmal sah, keinesfalls beachtete. Er bestand auf seinen 2 Gulden oder Hut und Schnupftuch des Übertreters der Gesetze. Ja, wurde dermaßen grob gegen den kleinen unbehülflichen Mann, dass dieser nicht umhin konnte, in die jedenfalls unbillige Forderung oder vielmehr Erpressung zu willigen und das Geld zu zahlen. Damit kam er noch dazu, nicht einmal nach dem Waldrande, sondern wurde mit Zwangspass auf die Straße zurückgeschickt, nochmals Spießruten zwischen den ihm fatalen Erinnerungen zu laufen bis Lichtenfels. Der Marsch hatte übrigens das Gute für ihn, dass er hungrig und durstig den kleinen Ort wieder erreichte, vor allen Dingen nach den Bahnhofsgebäuden hinabging, sich dort die Gewissheit zu holen, dass seine Sachen noch nicht gekommen wären, und dann langsamer die krummen, schauerlich gepflasterten Straßen des Städtchens zurück bis in sein Wirtshaus wanderte, etwas zu genießen. Ende von Abschnitt 12. Gelesen von Klaus Missfeld.